Guten Tag. Jürgen Wagner hat mich heute gebeten, mit einem Podcast meinen Frankreich-Blog auf seinem Blog vorzustellen. Also das mache ich natürlich sehr gerne und am besten sofort, denn sonst müsst ihr Erfüllung dieser Bitte erstmal wieder eine Woche warten, weil ich die ganze nächste Woche in Paris sein werde. Mein Name ist Heiner Wittmann. Ich habe in Paris mit dem Studium angefangen, Urbanistik, Geschichte und politische Wissenschaften studiert. Seit meiner Zeit im Institut d'études politiques in Paris haben mich deutsch-französische Beziehungen nie wieder losgelassen. Nach dem ersten Examen in Bonn habe ich die Referendarzeit im bilingualen Friedrich-Ebert-Gymnasium in Bonn absolviert und kurz darauf habe ich mein erstes Buch über Jean-Paul Sartre und die Kunst veröffentlicht. Dann kam ich zum Ernst-Klett-Verlag, zuerst in Nordrhein-Westfalen und dann ab 1992 in Stuttgart, wo ich nach vielen anderen Tätigkeiten mittlerweile in der Unternehmenskommunikation der Ernst-Klett AG für die Koordination der Internetaktivitäten all unserer 65 Unternehmen zuständig bin. Das ist eine Art Beratungsfunktion, aber ich programmiere auch Internetseiten selber. Das hätte ich mir nie träumen lassen, auf diese Weise in einem so spannenden Umfeld täglich inhaltliche Fragen, Neudeutsch-Content mit technischen Fragen aller Art zu kombinieren. Im September 2006 habe ich angeregt durch viele Begegnungen beim Stuttgarter Webmontag, das ist www.webmontag.de, einen Blog für die deutsch-französischen Beziehungen zu konzipieren, der mit Zustimmung des Verlags im Dezember 2006 online gehen sollte. Im September habe ich dann das Bloggen getestet, und zwar mit einem Fotoblog zu Stuttgart, www.stuttgart-fotos.de, und das ging so leicht, dass ich dann am gleichen Tag auch den Frankreich-Blog aufgesetzt habe, www.france-blog.info. Und schon im Frühjahr 2007 hatte der Nachrichtensender France 24 den Blog, der von Beginn an zweisprachig war, also in Frankreich auch auf Französisch angezeigt wird, gefunden und 10 und 12 Blogger und mich zu beiden Wahlabenden der Präsidentschaftswahl in die Redaktion des Senders zum Bloggen eingeladen. Den ganzen Abend über wurden damals unsere Beiträge im rechten Drittel der Website des Senders angezeigt. Das war ein toller Eindruck, wenn man auf diese Weise mal sehen konnte, welche Wirkung so ein Blog haben kann. Ansonsten erscheinen auf dem Blog Beiträge zur Literatur, zur Didaktik, einige Beiträge mit Fotos. Jetzt gucke ich mal nach. Also rund etwa 70 Beiträge zum Thema Web 2.0 sind auch bisher auf dem Blog erschienen. Das kommt daher, weil ich mittlerweile bei 6 oder 7 Barcamps mit dabei war. Zuletzt auf dem Barcamp Bodensee in Friedrichshafen, wo ich etwas zur Frage der kollektiven Intelligenz vorgetragen habe. Und auf dem Barcamp in Mannheim lautete der Vortrag zusammen in der Session mit Robert Basic, Soziale Netze und Stadtplanung. Ist auf dem Blog stuttgartfotos.de ganz nachzulesen. Das Frankreich-Blog hat eigentlich die Aufgabe, Schüler davon abzuhalten, darüber nachzudenken, ob sie Französisch abwählen sollten. Zu reichhaltig ist doch die Kultur Frankreichs, zu vielfältig und zu zahlreich sind die Perspektiven der deutsch-französischen Beziehungen, als dass man über eine solche Frage nachdenken müsste. Ein Blick in Le Monde, ein Blick auf andere Websites französischer Medien, meine morgendliche Zeitungslektüre, die Serien Französische Literatur Römisch 1 bis 15 oder 20, mal sehen, mit Montaigne, Verlaine, Rimbaud, Balzac, Murger, dessen Statue habe ich gerade im Luxemburggarten entdeckt. Die kommen also alle noch dran. Die Bilder von Statuen habe ich jetzt alle schon. Dann die Serie mit den Diktaten, die Gilles Flourens spricht. Heute haben wir wieder 2 aufgenommen, 7 weitere habe ich neulich geschrieben. Anmerkung zur Fachdidaktik. Also der Stoff wird mir gar nicht ausgehen. Die Liste unerledigten Themen wird immer länger. Und der Blog enthält auf diese Weise viele Themen, die im Französischunterricht kaum Platz finden und Schüler einen kleinen Ausschnitt der immensen Vielfalt unseres Nachbarlandes erschließen sollen. In diesem Sinne ist das Frankreich-Blog eigentlich weitgehend ein persönliches Blog, auch wenn das Logo des Ernst-Klett-Verlags darüber steht und hin und wieder oder eher selten Produkte vom Schulbuch-Verlag und eben auch aus unseren anderen Verlagen erwähnt werden. Das Blog für Klett-Cotta ist ganz anders aufgebaut. Es hat auch eine ganz andere Konzeption. http://blog.klett-cotta.de. Hier schreibe ich Beiträge, das sind keine Rezensionen. Die stehen auf meiner Webseite romanistik.info. Das sind auch keine Werbebeiträge, sondern das sind Beiträge oder Postings, die heißen, ich habe das Buch gelesen. Das sind also meine 3 Blogs, jeweils mit einer ganz anderen Konzeption, von denen das Frankreich-Blog mit seinen jetzt rund 800 zweisprachigen Beiträgen das wichtigste Projekt ist. Ich danke fürs Zuhören. Bis bald.